Ganze fürs schwarz-gelbe Lambda. Der große Austausch findet statt, wird vollzogen und ist bald da. Auf dem Altar liegt unser autochtones Volk. Umvolkung unter der Fahne schwarz-rot-gold, das ist gewollt. Von Dienern und an fremdem Soll kommt diese bunte Lawine über unser Land gerollt, antideutsch gepolt, sowie von oben indoktriniert, wird hier mit vier Gewalten Multikulti inszeniert, das Deutschland resigniert zu haben und sich arrangiert, damit das Rot und Grün sei Dank hier nun der Selbsthass regiert. Unsere Rasse krepiert und wird bereits heute ersetzt. Für diesen Plan hat man die Völker auf die Schlachtfelder gehetzt. Und wie ist es jetzt? Der größte Austausch hat begonnen, was wir in tausend Jahren gewonnen, wie gewonnen, so zerronnen, wohl gesonnen. War man uns auf dieser Welt noch nie? Die Vernichtung unserer Art ist seit Jahrzehnten Strategie. Wir sollen verschwinden, doch wir sind noch da. Sie wollen uns linken, doch wir sind noch da. Nach Jahrhunderten der Lüge offenbaren sie sich nun. Trotzdem schauen die Europäer ihrem Untergang nur zu. Man will uns vernichten, doch wir sind noch da. Vor der Welt zugrunde richten, doch wir sind noch da. Doch wir müssen ihnen zeigen, wie man wieder aufrecht geht. Es gibt keine zweite Chance, in 30 Jahren ist es zu spät. Wir sind noch immer hier, wir waren immer da. Sie wollen uns eliminieren, schon seitdem wir Kinder waren. Manipulieren sie uns alle nur zum Selbsthass. Erzählen dir, dass du in dieser Welt nur noch dich selbst hast. Aber du hast so viel, ja, das schönste Lebensart. Du bist eines Volkes Kind und dieses Volk kämpft jeden Tag um seine Existenz, dass du noch länger kennst die Heiligkeit der Menschen, für die du mit deinen Händen kämpfst. Du sehnst dich nach der Seltenheit, die Eigenart der Leute. Ihre Einzigartigkeit wird hier leider stark verleugnet. Wie die Herzensgüte, die gewolltermaßen am Verschwinden ist, macht uns klar, dass sie bei anderen Völkern nicht zu finden ist. Wir sind Nachfahren von Helden, die in den Legenden glänzten, auf Schiffen kamen und die Kultur den Stämmen schämt. Ich sehe Erhabenheit im Blick, in jeder ihrer Falten, berufen unsere Welt als echte Lehrer zu gestalten. Unser Volk erblindet, doch wir sind noch da. Sieht nicht, wie es verschwindet, doch wir sind noch da. Nach Jahrzehnten um Erziehung, Fälschung, Lüge, Hass und Gier, begehen wir den Sklavenweg, über uns lacht das ewige Tier. Kampf ums Überleben, denn wir sind noch da. Der Kontinent muss sich erheben, denn wir sind noch da. Die Messe ist noch nicht gelesen, noch nichts gehauen in Stein. Ihr solltet diesen Krieg genießen, der Frieden, er wird schrecklich sein. Blonde Haare, blaue Augen, helle Haut soll verschwinden. Der nordisch-europide Mensch noch im Geschichtsbuch zu finden. Und wir befinden uns längst in einem versteckten Rassenkrieg. Die Schatten führen seit langer Zeit gegen die weiße Rasse Krieg. Aber unsere Rasse kriegt man niemals voll und ganz besiegt. Das Geschlecht des Lichts wird niemals voll und ganz besiegt. Vor der Wahrheit flieht, man verschließt hier die Augen. Können, dürfen, sollen oder wollen sie es nicht glauben. Seine Art lässt man verstauben, sein Volk lässt man verrecken. Alles egal, Hauptsache nur nicht in die rechte Ecke stecken. Lieber Stiefel lecken und lieber weiter feiern gehen. Wenn du der letzte Deutsche bist, dann Blick nach oben, Geier sehen. Und sie kreisen sehen, so kann's nicht weitergehen. Auf diesem Weg der Blindheit und dich selber scheitern sehen. Und deine Heimat vergehen, aber noch sind wir am Leben. Reih dich doch lieber bei uns ein und kämpfe mit ums Überleben. Aber unsere Art will leben, denn wir sind noch da. Werden sich erheben, denn wir bleiben da. Diesen aufgezwungenen Krieg geben wir nicht kampflos auf. Schlafen können wir, wenn wir tot sind, der Feind erblickt in einen Lauf. Denn Blut gehört zu Boden, so wie es schon immer war. Unser Land, unsere Methode, so wie es schon immer war. Wir müssen unseren Leuten zeigen, wie man wieder aufrecht geht. Oder wir müssen miterleben, wie hier bald das Licht ausgeht. Wir sollen verschwinden, doch wir sind noch da. Sie wollen uns linken, doch wir sind noch da. Nach Jahrhunderten der Lüge offenbaren sie sich nun. Trotzdem schauen die Europäer ihrem Untergang nur zu. Man will uns vernichten, doch wir sind noch da. Vor der Welt zugrunde richten, doch wir sind noch da. Doch wir müssen ihnen zeigen, wie man wieder aufrecht geht. Es gibt keine zweite Chance. In 30 Jahren ist es zu spät.